1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schon wieder ist ein Wochenende vorbei und wir sind wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht, wie immer zu Beginn einer Woche. Also, das heißt, wer gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Ihr könnt zu jedem Thema anrufen, das euch interessiert und das euch auf den Nägeln brennt. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Vanessa. Und die Vanessa ist 23. Hallo Vanessa. Hallo Domian. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, ich bin seit 8 Jahren, bin ich mit meinem Freund zusammen. Lange Zeit. Ja, ist eine lange Zeit, mit den jungen Jahren eigentlich schon. Ja. Eigentlich auch, ist alles okay, aber heute war halt wieder so ein Fall gewesen, er hat mich geschlagen, ich komme jetzt aus dem Krankenhaus, bin seit einer halben Stunde zu Hause. Oh. Ja, und wie sehr hat er dich geschlagen? Wie sehr hat er dich verletzt? Also mein Arm ist geprellt, mein Schienbein ist geprellt, ich habe eine Gehirnerschütterung, mein Steißbein ist blau, Haare hat er mir auch rausgerissen, mein Finger wurde geklebt, also das konnte man da nicht nähen, weil das dann Bluten war direkt in der Innenseite von der Hand. Und ja. Das ist heute Abend passiert? Heute, ja. Also ich würde mal sagen vor 2 Stunden. Ah ja, beschreib mal den Hergang, wie das genau passiert ist. Also heute um 9:30 sollte der zu mir kommen, weil wir uns halt gestritten hatten, auch schon davor, aber wir wollten heute Abend halt eigentlich alles klären. Hm. Zu dir kommen heißt, dass ihr nicht zusammen wohnt? Genau, wir wohnen nicht zusammen. Ja. Also ich wohne bei meinen Eltern, er wohnt bei seinen Eltern. Ah ja. Hm. Genau, und dann hat er mir eine SMS geschrieben, er könnte heute nicht. Seine Mutter will halt, dass er zu Hause bleibt. Hm. Daraufhin habe ich dann gesagt, ja, ist okay. Kann man halt nichts dran ändern. Ja, und dann habe ich aber meine Freundin, weil ich so ein komisches Gefühl wieder in mir drin hatte, habe ich meine Freundin gefragt, ob sie mal dahin fahren könnte und gucken könnte, ob der dann halt zu Hause ist oder halt bei seinem Bruder in der Wohnung, weil der Bruder wohnt ein paar Häuser weiter entfernt davon. Mhm. Ja, und dann hat sie mich angerufen und meinte, ja, der ist nicht zu Hause, der ist bei dem Bruder in der Wohnung. Mhm. Ja, und dann hat meine Freundin mich abgeholt. Daraufhin sind wir dann wieder dahin gefahren, zu dem Bruder in die Wohnung rein. Ja. Und dann bin ich dahin, ich sehe, was lügst du mich an und warum machst du das? Und dann meinte er einfach nur, ja, weil ich keine Lust habe, merkst du das nicht. Ich sage, dann kannst du aber doch die Wahrheit sagen. Mhm. Ja, und dann ist es halt so ein bisschen eskaliert. Ich bin lauter geworden, er ist lauter geworden. Ja, und dann hatte der sich umgezogen gehabt, der hatte halt sein Pyjama schon angehabt. Und dann habe ich meine Freundin aber in die Wohnung mit reingeholt, also hatte die Tür aufgemacht. Mhm. Und daraufhin ist er ausgerastet und hat dann halt gesagt, ja, wie kannst du die Tür aufmachen, wenn ich hier in Pyjama stehe? Sag mal, bist du dumm, sag ich mal, ne? Hat er halt gesagt. Mhm. Ja, und dann hat er mich daraufhin halt richtig geschlagen. Aber da waren doch andere Leute dabei, nämlich deine Freundin und der Bruder. Der Bruder, also ich muss dazu sagen, der war zu dem Zeitpunkt in der Wohnung von den Eltern. Ach so. Also war meine Freundin, war da mit bei. Mhm. Die war aber unten. Die ist jetzt nicht mit hochgekommen extra in die Wohnung. Also die war im Hausflur gewesen. Warum ist dein Freund denn überhaupt in dieser Wohnung von dem Bruder und nicht dann zu Hause bei sich? Ja, das habe ich mich halt auch gefragt. Das weiß ich bis jetzt nicht, warum. Und er hatte schon den Schlafanzug an, sagst du? Genau. Hm. War er denn alleine in der Wohnung? Ja, war der. Bist du sicher? Das habe ich auch alles abgeguckt gehabt. Ja. So, dann ist es da eskaliert quasi in dieser fremden Wohnung, in der Wohnung des Bruders. Genau. Und wie ging es dann weiter? Ja, wie ging es weiter? Ich bin dann vor der Tür geblieben, weil ich meine Tasche noch in der Wohnung drin hatte und mein Handy. Hm. Hab dann halt gegen die Tür die ganze Zeit geschlagen. Hm. Hab gesagt, ja, mach die Tür auf, mach die Tür auf. Dann hat er irgendwann auch die Tür aufgemacht und hat mir dann die Sachen halt dann vor die Füße, sag ich mal, geschmissen. Hm. Ich habe mich dann nochmal probiert, wieder halt in die Wohnung reinzuquetschen. Hm. Ja, und dabei ist er dann wieder ausgerastet, hat dann weitergeschlagen, mhm. hat sich das ganze Haus da auch rumgeschrien, sodass die Nachbarn das mitgekriegt haben und meinten, ja, wir rufen gleich die Polizei. Aber an Hilfe hat keiner gedacht, komischerweise. Mhm. Also nicht irgendwie mal gucken kommen oder so, da ist eine Frau, die am Hilferufen ist. Und die Polizei wurde auch nicht angerufen? Also ich weiß nicht, bin danach sofort gegangen, also bei mir war jetzt hier keine Polizei gewesen. Und du bist dann ins Krankenhaus gefahren gleich? Genau, ich bin dann ins Krankenhaus, weil mein Finger halt richtig am Bluten war und mein Arm halt auch richtig taub war. Wie oft ist denn so etwas schon vorgefallen? Also seit einem Jahr würde ich sagen, ist das regelmäßig einmal im Monat. Regelmäßig einmal im Monat? Schlägt er dich in dieser Weise zusammen? Nicht in dieser Art und Weise, nein. Also es ist dann mal, sag ich mal, eine Backpfeife oder dann halt, ja, dass er halt meinen Arm umdreht oder an meinen Arm. Aber man kann sagen, einmal im Monat ist eine Gewalttat da. In welcher Art und Weise auch immer, aber eine Gewalttat schon. Ja. Seit einem Jahr. Mhm. Wie alt seit einem Jahr regelmäßig. Seit einem Jahr regelmäßig. Und vorher? Wie gesagt, also 8 Jahre sind wir zusammen. Ja. Wir hatten aber auch schon viele Pausen. Mhm. Und in der letzten Pause hatte ich mal dann auch halt gedacht, du Vanessa, das geht nicht mehr so weiter. Du musst jetzt auch mal dich weiter orientieren. Guck mal, ob du jemanden Neuen findest. Mhm. Und während dieser Pause habe ich dann auch jemanden kennengelernt. Ja. Und das weiß er aber auch. Ja. Ja, und darauf kommt er halt nicht klar, sag ich mal. Und deswegen hat dieser Ausraster. Ach so, das heißt, vor dieser Pause gab es keine Gewalt zwischen... Nein. Da nicht. Mhm. Also es gab immer halt so, ja, so eine Schubserei, sag ich mal. Oder halt, mir wurde auch schon ins Gesicht gespuckt. Das muss ich auch dazu sagen. Das hat er auch schon gemacht. Aber das sind für mich, sag ich mal, jetzt Kleinigkeiten. So hat sich das anhört, aber... Wie lange liegt denn diese Pause zurück? Ja, wir sind jetzt fest zusammen wieder seit einem Jahr. Ja. Mhm. Also knapp ein Jahr, sie ist so 7, 8 Monate. Vanessa, klare Frage, was empfindest du für diesen Mann noch? Also, wenn wir uns streiten, empfinde ich nur noch Hass. Aber ich weiß, morgen ist das alles wieder gut und dann kann ich wieder von Liebe sprechen. Wie kann denn alles wieder gut sein, wenn jemand einem so etwas angetan hat? Erklär mir das mal. Ich weiß das selber nicht, Domian. Ja, aber das ist eine ganz wichtige Frage. Ich finde, nach so etwas kann es nicht wieder gut sein. Da kann man nicht zur Tagesordnung übergehen. Das geht doch nicht. Ich verdränge das und vergesse das. Warum? Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil ich habe so eine Hoffnung, Domian. Ich bin, wie gesagt, so lange Zeit mit ihm halt zusammen. Mhm. Und wenn er halt seine guten Tage hat oder halt gut gelaunt ist, dann ist es auch wirklich alles wunderschön. Ja, und deswegen, aber es ist doch ein Damm gebrochen durch dieses Verhalten. Diese Pause, die ihr da hattet, von wem war diese Pause ausgegangen? Von ihm, also ich muss dazu sagen, er betrügt mich auch regelmäßig, ne? Das erzählt sie mir jetzt auch noch so beiläufig. Ach, das kommt auch noch hinzu. Und dann damals ist diese Pause von ihm ausgegangen, er hat gesagt, ich will mal ein Päuschen machen, mich mal austoben. Ja, also ich habe das damals herausgekriegt mal wieder, dass er halt da wieder ein Mädchen hat. Von dem Mädchen habe ich dann die Nummer herausgefunden und daraufhin hat er mich dann angerufen, meinte, du hast alles kaputt gemacht. Das war auch eine Türkin gewesen, weil er selber auch Türke ist, ne? Mhm. Und dann, ja, du hast alles kaputt gemacht. Ich lösche jetzt deine Nummer, löschst du meine Nummer. Mhm. Aber er hat sogar seine Nummer geändert und dann konnte ich ihn noch monatelang nicht erreichen. Ja, und dann kam er irgendwann wieder angekrochen, ne? Ja, aber du letztendlich ja auch, weil du dann sofort gesagt hast, ja, ich bin wieder da für dich. Ja, genau. Ja. Und das Verhalten, was du jetzt heute Abend an den Tag gelegt hast, mit dem an die Tür schlagen und du bist ja auch sehr massiv gewesen, das ist ja auch falsch. Ich weiß. Und so schaukelt sich das Ganze hoch. Ich finde es schlimm, was du erzählt hast, Vanessa. Ich finde es wirklich dramatisch und ich habe das Gefühl, dass die ganze Sache den Bach runter ist. Dass das auch nicht mehr reparierbar ist. Eigentlich musst du eine Konsequenz ziehen. Aber das kann ich nicht. Ja, dann lass dich noch mehrfach zusammenschlagen. Nein, das will ich ja auch. Ja, aber das ist doch letztendlich die logische Folgerung aus dem, was du sagst, ich kann es nicht. Wie sehr muss man denn noch erniedrigt werden? Es gibt offensichtlich nur eine Steigerung, aber ich finde es schon so dramatisch, dass man, ich appelliere mal an deinen Stolz und an deine Würde als Frau, als Mensch. Ja, da hast du recht. Sowas doch nicht mit sich machen zu lassen. Ich bin auch, in solchen Sachen sage ich auch immer, ja, ich habe so viel Stolz und so viel Ehre, sag ich mal, ne? Aber sobald es um diesen Jungen geht, habe ich nichts davon. Das klingt wie so eine, als wärst du ihm verfallen. Ja. So. Ich komme nicht von dem los. Gut, okay, das ist vielleicht dann auch der erste Schritt, dass man die Einsicht, dass man einer Person verfallen ist, also ist schon schwer genug, dann da rauszukommen. Aber die Einsicht ist erstmal wichtig, um dagegen zu kämpfen. Glücklich wirst du wahrscheinlich mit dem so nie mehr. Nee. Also, ich kann dir nicht mehr sagen, Vanessa, wahrscheinlich musst du noch mehr erleben, aber ich kann es dir nur so rational sagen, nach allen Kriterien der Vernunft und von außen betrachtet, musst du da weg. Du, eigentlich gehörte der angezeigt, nachdem was heute Abend passiert ist. Ja, meine Freundin meinte das auch. Wir fahren jetzt zur Polizei und im Krankenhaus haben ja auch gesagt, ja, wie ist das passiert? Ne? Da musst du mir auch deine Lüge ausdenken. Mhm. Aber wie alt ist er eigentlich? Er ist 25. Mhm. Ja. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das perfekte Heiratsalter, ne? Auch bei, bei denen, sage ich jetzt mal, ne? Bei türkischen Männern halt. Mhm. Also, ich kann dir nicht mehr sagen, Vanessa, als lass die Finger von dem Typ. Denke mal, oder halte dir das immer vor Augen, dein Stolz und dein Stolz als Frau. Du bist so verletzt und nun ist auch gut. Ja. Das darf man nicht mit sich machen lassen. Und dieses, dass du immer wieder in diese Struktur hineinfällst, dass du es wieder mit dir machen lässt, hat natürlich sehr viel damit zu tun, wie du so tickst. Hm. Also Vanessa, ja. Mehr kann ich nicht sagen. Okay, ich wünsche dir gute Besserung, dass du dich erholst. Ja, danke. Und ich wünsche dir so schnell wie möglich, sage ich mal, dass du den Absprung aus dieser Beziehung schaffst. Ja, danke schön. Alles Gute. Danke, ebenso. Dankeschön. Tschüss, Vanessa. Ja, tschüss. Ciao. 0800 220 5050. Hier ist Gisela. Gisela ist 72. Guten Morgen, Gisela. Hallo, Domian. Ja. Gisela, um was geht's? Bei mir geht's um eine metastasierte Brustkrebserkrankung. Ja. Vor über 20 Jahren hatte ich die erste OP, vor 7 Jahren die zweite OP. Soweit war auch alles ganz gut. Und vor einem guten Jahr hatte ich die Diagnose Metastasierung, überall in den Knochenarmen ist operiert worden, Schultern und Halswirbelsäule ist bestrahlt worden, nur Kopf ist auch befallen und da habe ich bisher noch nichts gemacht, weil mir die Nebenwirkungen zu gewaltig erschienen. Also Kopf heißt Gehirn? Kopf heißt Hirnhaut, eine Meningiosis und einen soliden Tumor hinter dem Auge, der irgendwo am Augenmuskel ansitzen muss. Das Auge ist zweimal operiert worden, als man von dem Tumor noch nichts wusste. Hat aber nichts gebracht, weil sich die Netzhaut ablöste, wahrscheinlich aufgrund des Tumors. Nur in der Hirnhaut, das wächst auch weiter, zwar nicht so schnell, wie man von Anfang an befürchtet hatte. Nur seit Januar fangen jetzt so nervliche Ausfälle an. Also einmal hat das Bein ganz ausgesetzt. Dann war schon ein paar Mal Gesichtslähmung mit Kopfschmerzen kombiniert. Jetzt seit 14 Tagen ist die Gesichtslähmung nicht mehr zurückgegangen. Ich habe also linksseitig jetzt eine Facialis. Das heißt? Die linke Gesichtsseite ist gelähmt. Ja. Also ja. Hängt schlaff runter, wie nach einem Schlaganfall ähnlich sieht das aus. Ja. Und ich stehe jetzt vor der Situation, mir ist jetzt wieder Bestrahlung angeraten worden. Aber die gewaltige Nebenwirkungen hat. Und ich würde so gerne jemanden finden, der in einer ähnlichen Situation schon mal war. Und wie das bei ihm, ob das was gebracht hat. Und ob es irgendwo jemanden gibt, der sich an so einem Fortschreiten, ohne dass man es bisher behandelt hat, Interesse hat. Jemand, der an seiner Doktorarbeit sitzt oder Medikamenten. Ich habe also schon viele, die Hirntumorhilfe habe ich schon um Hilfe gebeten, habe schon verschiedene angerufen. Immer wieder heißt es, sie sind ein außergewöhnliches Fall. Es ist eigentlich erstaunlich, dass sie noch leben. Das ist das, was ich so von den Ärzten höre. Ja. Und ich habe jetzt eine mordsmäßige, ja auf Deutsch nennt man das Schiss, vor dieser Kopfbestrahlung. Welche Nebenwirkungen könnte diese Bestrahlung haben? Ja, alles, was mit dem Kopf kaputt gehen kann. Von Demenz über Sprachstörungen, jede Menge nervliche Ausfälle, Erblindung. Gut, es müssen nicht alle Nebenwirkungen auftreten, aber wenn ich mir überlege, dass der ganze Schädel bestrahlt werden muss. Hätte diese Bestrahlung eventuell, könnte man die Hoffnung damit verbinden, die gesamte Krankheitserscheinung in den Griff zu bekommen? Ganz, ganz gering nur. Man kann nichts rückwirkend wieder gut machen. Das, was schon befallen ist, bleibt befallen. Man könnte höchstens den Fortgang noch ein bisschen mehr stoppen. Also man kann nicht heilen? Man kann nicht oder heilen. Nicht zerstören den Krebs? Nee, man könnte nur aufhalten. Ja, man kann sich das ja vorstellen, die ganze Hirnhaut. Absolut, ja, ja. Wenn das alles befallen ist. Da ist ja mal eine ganz wichtige Frage, um wie viel Zeit könnte man, also um wie viel Zeit könnte man rausschlagen? Keine Ahnung. Ich habe jetzt am kommenden Montag nochmal ein intensiveres Gespräch, da wo die Bestrahlung gemacht werden soll. Mhm. Und dann habe ich heute schon, als ich den Termin bekam, da habe ich schon gesagt, wie machen denn das andere Leute, wenn die sowas vor sich dann, wie ist denen denn ergangen? Mhm. Da sagt mir die Schwester, ja, die meisten Patienten fragen gar nicht erst vorher. Die lassen es einfach machen? Genau. Mhm. Es gibt viele Patienten, die noch so weißkittelhörig, nenne ich das jetzt mal, ja, böse, ja, sind, ja, ja, die sofort alles machen. Und ich habe mich dann auch schlau gemacht, habe mich erkundigt, nehme seit ungefähr 4-5 Wochen Weihrauch. Da arbeitet in Heidelberg ein Professor mit Weihrauch, dass man dadurch hochdosiert Cortison ersparen kann, was auch auf mich zukommen kann, wenn die Schmerzen stärker werden. Wie gehst du denn, Gisela? Du wirkst so sehr gefasst und sehr tapfer. Das sagt mir jeder. Ja. Ist das so oder bist du innerlich schon in Panik und hast Angst? Ich sag mal, bis vorgestern war ich noch gefasst, aber je näher dieser Termin mit der Bestrahlung rückt, desto mehr weiß ich nicht, ob das jetzt richtig war, ob ich mich dazu entschlossen habe oder ob ich das nochmal wieder zurücknehmen muss. Wann genau ist denn dieser Termin? In einer Woche genau. In einer Woche genau. Mhm. Und da hatte ich mich spontan dazu entschieden, bei dir mal anzurufen. Mhm. Vor allen Dingen, weil ich in der letzten Woche die Frau gehört hatte, die diese Nebenwirkungen wegen der Psychopharmaka nicht klar kam. Mhm. Und so würde mich interessieren, ob es vergleichbare Fälle gibt, die ähnlich wie ich lange Zeit nichts gemacht haben. Mhm. Ich habe also den Ärzten gesagt, ich beobachte mich mal. Gut, wenn ich vor Kopfschmerzen nicht mehr aushalten kann oder so, dann muss ich was machen, was unter Umständen noch größere Schäden macht. Nur ist natürlich jeder Krankheitsverlauf und jede Krebserkrankung anders. Und man kann schwerlich so Vergleiche ziehen. Ich habe 25 Jahre in einer Selbsthilfegruppe mitgearbeitet. Mhm. Also das ist vielleicht auch in diesem Falle der Nachteil, weil ich schon so viel weiß. Mhm, und deswegen. Dennoch ist natürlich jetzt der Aufruf hier durchs Fernsehen und durchs Radio gegangen. Mhm. Und du hast es ja genau beschrieben, was du hast. Und wenn sich jemand da angesprochen fühlt. Also da wäre ich unheimlich dankbar, auch aus dem wissenschaftlichen Bereich, wie du es gerade gesagt hast, sehr da gerne mal Kontakte haben könnte, dass jemand Erfahrungen gemacht hat. Also die meisten Leute, ja, es hört sich jetzt schlimm an, überleben so eine Diagnose nicht so lange. Und sind dann natürlich auch die Nebenwirkungen, die einen so schwächen, dass also, das noch verkürzt. Das verspreche ich dir hiermit, wenn wir eine Reaktion bekommen auf deinen Anruf hin, dass wir dich natürlich sofort informieren und den Kontakt herstellen. Ja, da wäre ich dir sehr dankbar. Ich würde dich gerne jetzt aber auch noch was Persönliches fragen. Ja? Bist du alleinstehend? Ich bin schon vor über 20 Jahren verwitwet. Ja, hast du Kinder? Ich habe 3 Kinder, Enkelkinder, ein Urenkelkind, das ist alles wunderbar, keine Schwierigkeiten. Und du lebst aber noch alleine? Ich lebe alleine, ja. Ich möchte auch nicht zu meinen Kindern gehen, wenn ich nicht mehr alleine leben kann. Sind denn die Kinder so schon für dich da und umsorgen dich, besuchen dich? Ja. Kein Problem. Dennoch die Frage, wenn man eine so schwere Erkrankung hat wie du und vor allen Dingen so viele Jahre damit beschäftigt ist, du weißt ja alles wahrscheinlich, und das jetzt so eskaliert, packt dich die Angst vom Sterben? Eigentlich nicht. Wie viele Leute habe ich keine Angst vorm Sterben. Ich kann für mich sagen, eigentlich habe ich mein Leben gelebt. Mhm. Ich habe für die Nachkommenschaft gesorgt, es ist alles soweit geordnet. Wir vertragen uns in der Familie sehr gut. Da habe ich, also ich hätte auch nichts, was ich noch unbedingt erleben müsste, wie manche Patienten haben. Und deswegen habe ich auch immer gesagt, wenn mich die Krankheit haben will, okay, ich möchte aber nicht an den Therapien. Das wollte ich gerade sagen. Das ist ja immer die Frage bei den lebensverlängernden Maßnahmen. Genau. Auf was ist der Preis dafür, dass man länger lebt? Genau. Wenn der Preis ist, dass man nur noch vegetiert, würde ich auch darauf verzichten. Das möchte ich nicht. Ja, genau. Das habe ich immer gesagt, das ist mit meinen Kindern geklärt. Mhm. Und neulich hattest du auch eine Frau, deren Lebenspartner lag in der Klinik, war ziemlich plötzlich Krebs betroffen und sie wusste nicht so recht, wie sie Abschied nehmen sollte von ihm. Das war auch bei dir. Und also da ist mit meinen Kindern schon immer drüber gesprochen. Das ist schon Thema bei uns. Alles abgeklärt? Naja, abgeklärt will ich nicht sagen, aber wir leben damit schon. Manchmal ist es noch ein bisschen humorvoll, so in Richtung, ja. Aber ich finde das letztendlich den richtigen Weg. Man darf es nicht verschweigen, man darf es nicht verdrängen. Man muss ja nicht ständig drüber sprechen, man kann es auch humorvoll machen, wie du gerade gesagt hast. Man muss es thematisieren. Es ist Gegenstand auch der Gespräche, auch mit meinen Kindern und Enkelkindern und so. Und das ist, die wissen auch alle, dass ich das so für mich entschieden habe. Die stehen da auch alle hinter mir. Mhm. Hast du eine Patientenverfügung? Noch nicht ganz fertig gemacht. Da arbeite ich seit Jahren dran. Mhm. Und immer denke ich wieder was Neues, was ich möchte. Dann habe ich wieder irgendwie mit einer Magensonde Schwierigkeiten, wann ich die möchte und wann nicht. Ich habe es aber soweit, das kann ich ruckzuck, muss ich das nur zusammen machen und unterschreiben. Ja, das musst du machen. Also im Hinterkopf ist es schon lange. Ich habe auch mit meinen Kindern drüber gesprochen. Ich habe auch vieles schon so geregelt mit Unterschriftsverfügung für meine Kinder, wenn man, dass die an alles können und so. Das ist alles schon so weit. Ja. Mhm. Wenn man so schwer krank ist und so betroffen ist wie du, jetzt ist gerade eine sehr schöne Frühlingszeit. Ja. Ertappst du dich bei dem Gedanken, dass du denkst, das ist vielleicht mein letzter Frühling? Ja. Und was für ein Gefühl hast du dann? Ja, kann so sehr Gutes, aber auch kann so ein schrecklich Schlechtes. Ich denke oft, dieses es war einmal, das geht mir ganz oft durch den Kopf. Enkelkinder kommen nicht mehr bei mir übernachten, wir machen keine Nudelschlachten mehr. Die Schaukel draußen steht ziemlich leer. Enkelkinder sind auch groß geworden, sind jetzt 17, 18, da braucht auch keiner mehr eine Schaukel. Und Es war einmal, das sehe ich oft. Vorgestern stand ich vor meinem Kleiderschrank, auch es war einmal. Wunderschöne Kleider zum Tanzen, zum Ausführen, da kam mir auch es war einmal. Wird man da wehmütig? Nee. Das, was mir jetzt sehr unter die Haut geht, ist diese Entscheidung, lass ich mich bestrahlen oder lass ich mich nicht bestrahlen. Das ist ja auch eine gravierende Entscheidung. Genau, und weil ich da mordsmäßig Schiss davor habe, dass da mehr schief gehen kann, als es Gutes bringt. Hätte ich auch. Und ich in dem letzten halben Jahr keinen gefunden habe, mit dem ich mich mal austauschen könnte. Wie kommt das? Warum kannst du das mit deinen Kindern nicht? Ja, mit meinen Kindern schon. Das schon. Aber mit leicht Betroffenen, der Kopfbestrahlungen hatte und der mir sagt... Daher der Anruf auch hier in der Sendung. Genau, ich habe das dagegen gemacht und als ich das hatte, da hat mir das geholfen. Okay, Gisela, also wie gesagt, versprochen, in die Hand versprochen. Ja, danke. Wer sich hier meldet zu deiner Problematik, wir reichen es ganz schnell an dich weiter, weil du musst ja die Entscheidung bis nächste Woche treffen. Ich habe mich auch sehr, sehr schwer getan, bei dir anzurufen, weil ich dachte, es sind andere, die viel, viel wichtiger sind als ich. Aber nein, das ist auch eine sehr wichtige Entscheidung. Als mir das jetzt so in den Bauch reinkroch, habe ich gedacht, vielleicht ist das nochmal eine Schiene, weil ich selber irgendwie immer nur höre, sie sind ein außergewöhnlichen Fall. In meiner 40-jährigen Praxis ist mir sowas noch nicht begegnet. Jetzt auch beim MRT, die liebe Frau, das habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Ja. Also, es kann sein, dass jemand hellhörig geworden ist jetzt. Wollen wir das mal hoffen. Und ich hoffe sehr, dass wir mit unserer kleinen Nachtsendung hier dir vielleicht etwas helfen können oder könnten. Ja, ich habe schon vieles gehört von dir, als ich hier mal 6 Wochen nachts im Wohnzimmer liegen musste, also 6 Wochen im Wohnzimmer liegen musste, konnte ich wunderbar deine Sendung nachts verfolgen. Da hast du auch meinem 18-jährigen Mädchen so wunderbare Auskunft gegeben. Die hatte ich aus einer Klinik aus angerufen. Die war Leukämie-Patientin. Ich erinnere mich, ja, genau. Und da habe ich dich so bewundert, wie du mit solchen Sachen umgehst. Dann habe ich gedacht, na gut, traust du dich doch mal beim Domian anzurufen. Absolut. Und ich freue mich sehr, dass wir beide uns, wenn auch nur akustisch, kennengelernt haben. Ja. Ich wünsche dir von Herzen die richtige Entscheidung und alles Gute, Gisela. Danke. Und du wirst sofort von uns hören, wenn hier was eintrudelt, per Mail domian@wdr.de oder ihr könnt anrufen. Da bin ich mal gespannt und dann gebe ich auch Rückmeldung. Sehr gerne, sehr gerne. Wenn wir das was gegeben hat. Sehr gerne, wir sind daran interessiert. Wunderbar. Liebe Gisela, alles Gute wünsche ich dir. Ich wünsche dir auch alles Gute. Dankeschön. Und noch weiterhin viele schöne Sendungen. Dankeschön, auf Wiederhören. Tschüss. So, meine Lieben, ich möchte euch gerne unser Thema sagen, übermorgen. Unser Thema heute, also in dieser Woche, heißt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, ich habe mich gewehrt. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die sich gewehrt haben, die sich zur Wehr gesetzt haben. Vielleicht gegen einen gewalttätigen Ehemann oder gegen einen schlagenden Vater, vielleicht auch gegen einen Stalker. Habt ihr euch vielleicht gegen einen Stalker gewehrt? Oder gegen eine ungerechte Behandlung im Job oder vielleicht auch gegen eine falsche Behandlung im Krankenhaus oder gegen einen Justizirrtum. Man kann sich ja gegen ganz viele Sachen zur Wehr setzen. Ich möchte gerne mich mit wehrhaften Menschen unterhalten in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag. Also wenn ihr euch angesprochen fühlt, ich habe mich gewehrt, dann meldet euch gerne schon mal per Mail domian@wdr.de und dann Mittwoch vor der Sendung, während der Sendung. So, weiter mit freier Themennacht heute und ich bin verbunden mit Angela und die ist 51. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Angela, um was geht's? Ach ja, ich komme gerade mal wieder zum 50. Mal vom Krankenhaus. Ich habe meine Tochter wieder ins Krankenhaus gebracht. Wie alt ist denn deine Tochter? 16. 16? Ja. Was ist denn mit der Tochter los? Die hat einen sehr schweren Herzfehler. Ja. Und die wurde mit 5 das erste Mal operiert. Mhm. Und durch das sieht sie nicht aus wie eine 16-Jährige, sondern mehr so wie eine, ja, fast 12-Jährige. Mhm. Ist die ganze Entwicklung dadurch auch gehemmt? Ja, sehr. Auch die geistige Entwicklung? Nein, sie war zwar mal in einer Behindertenschule. Mhm. Und sie haben dort auch gesagt, also sie kennt nicht mit und sie kann nichts. Aber im letzten Jahr drei Jahre hat sie jetzt schon schlimme Herzprobleme gehabt. Also das zieht sich quasi durch ihr ganzes Leben, kann man sagen. Ja. Und jetzt vor 3 Jahren ist es wieder schlimmer geworden? Ja, und letztes Jahr haben sie dann beim Herzkatheter gesehen, dass das Blut ins Herz reinschießt und sich dann verteilt. Mhm. Also so die... Was passiert dann? Ich bin Laie, ich weiß es nicht. Wenn das Blut ins Herz reinschießt und sich dort verteilt, was passiert dann? Das kann platzen. Ach du je. Und dann haben sie gesagt, sie müssen so schnell wie möglich operieren, sonst wird Miriam Weihnachten nicht mehr sehen. Mhm. Und dann ist es im Juli gemacht worden. Mhm. Und sie hat aber nach der Herz-OP keine Luft mehr bekommen. Mhm. Und dann wusste man nicht warum und dann, ja, haben sie untersucht und untersucht und dann haben sie festgestellt, dass Miriams Magen zwischen Herz und Lunge steckt. Dass der Magen zwischen Herz und Lunge steckt? Ja, das gibt es sehr selten. Und das hatte man vorher nicht gesehen? Ja, das war ja das Komische. Die haben am offenen Herzen operiert mit Herz-Lungen-Maschine und haben den Magen nicht gesehen. Und dann hat man halt wieder nur Professoren am Bett. Mhm. Dann gab es eine Not-OP, die war auch ziemlich groß. Mhm. Und ja, dann waren wir 8 Wochen in der Langen. Wie viel Mal ist denn deine Tochter jetzt schon operiert worden insgesamt in ihrem Leben? In ihrem Leben? Ja, also 3 große OPs. Sonst waren es Herzkatheter. Mhm. Aber... ich sag mal, nach der ersten OP ging es ihr nicht so gut, wie jetzt nach der, wo wir jetzt hatten. Aber sie ist jetzt wieder im Krankenhaus? Ja, ja. Und der aktuelle Zustand heute ist wie? Naja, sie war halt schwach und sie vermuten einen Infekt und da muss man halt aufpassen. Mhm. Weil durch diesen Infekt könnten sich Keime an der Herzinnenwand bilden. Jetzt hast du so viel von den Operationen erzählt, dass wir ganz durcheinander gekommen sind. Wann war denn jetzt die letzte Herzoperation? Im Juli letzten Jahres. Ach, das war die, von der du auch gerade gesprochen hast, ja. Mhm. Das Schlimme ist aber, dass, ich sag mal, das Schlimme ist noch nicht einmal die großen OPs jetzt, sondern dass mich mein Mann 2007 verlassen hat und ich ganz allein dastehe mit ihr. Hat dein Mann, warum hat dein Mann dich verlassen? Naja, das war, die kam einfach in meine Wohnung, sagen wir es mal so, die andere Frau. Hat meine Wohnung übernommen, ich habe keine Möbel bekommen. Achso, es gab eine andere Frau. Ja. Glaubst du, also dieser, dein Mann ist auch der Vater von deinem Kind? Ja, ja. Ja. Ja. Glaubst du, dass die Belastung schuld war, die in der Familie herrschte? Nee, er war ein sehr guter Papa. Und kümmert sich heute auch nach wie vor um das Kind? Überhaupt nicht mehr. Überhaupt nicht mehr? Seitdem diese neue Frau da ist, überhaupt nicht mehr. Im Gegenteil. Die Frau hat uns die Polizei ins Haus geschickt. Ich würde mich nicht gut um mein Kind kümmern und vernachlässige meine Tochter. Aber was ist denn das für eine Katastrophe? Auch für dein Kind oder für euer Kind? Ja, Miriam. Ein Kind, für die 16-jährige junge Frau, dass der Vater plötzlich, weil er eine neue Geliebte hat, sich nicht mehr um sie kümmert. Wie schlimm. Ich habe heute Abend bei ihm angerufen, wir müssen ins Krankenhaus fahren. Sie muss, hat er gesagt, das geht mich nichts mehr an. Ja. Er hat gesagt, das geht mich nichts mehr an? Das geht mich nichts mehr an. Und du sagst, er war früher ein sehr guter Vater? Das war ein richtiges Papakind, ja. Ich kam als Mama erst an zweiter Stelle. Das ist ja unbegreiflich. Und du siehst genau die Zeit, als die neue Frau auftauchte, seitdem hat er sich verändert. Ja, total. Das kann man ja eigentlich gar nicht glauben. Das ist ein erwachsener Mann, der ist ja wahrscheinlich in deinem Alter ungefähr. Der wird 60. Na gut, ein erfahrener Mann, ein so erfahrener Mann, sein eigenes Kind fallen lässt, nur wegen einer neuen Geliebten. Ja, ja. Also wenn er sich von dir trennt, okay, das ist für dich schmerzlich, aber so ist der Lauf der Dinge. Aber zu seinem Kind hält man doch immer, egal was da kommt. Wie ist denn das für eure Tochter? Schlimm, ganz schlimm. Ich muss sagen, in Erlangen unten haben sie sie gut aufgefangen. Mhm. Sie haben sie sofort aus der Behindertenschule raus, in die Hauptschule rein. Mhm. Meine Tochter geht seit letztem Jahr September Schulanfang in die Hauptschule. Ah ja, und das funktioniert? Oh, ich habe gedacht, der Professor hat gesagt, sind Sie nicht traurig, wenn Fünfer und Sechser kommen? Sie muss noch viel nachholen, ne? Mhm. Und jetzt kam das Zwischenzeugnis mit einer einzelnen Mathe. Na, super. Ja, aber das zeigt ja, dass sie vorher nicht richtig untergebracht worden war, ne? Sie kann es. Ja. So, jetzt aber zu der Erkrankung. Sie liegt im Krankenhaus. Wie lange muss sie noch im Krankenhaus liegen? Das wissen Sie nicht. Sie haben sie jetzt erstmal an die Infusion. Mhm. Und wenn es ihr morgen besser geht, darf sie wieder raus. Was wäre denn die wirkliche Rettung? Wäre das eine Herztransplantation? Nein, die Professoren sagen, dass solange das eigene Herz es schafft, ist es immer das Beste. Mhm. Also ist es eine schwere Herzerkrankung, die sie seit dem fünften Lebensjahr hat, wie du gerade gesagt hast? Es fehlt eine Klappe. Also die 3-Zipfel-Klappe im Herzen, die wir haben, die hat sie nicht. Mhm. Kann man, wenn es gut läuft, kann man damit alt werden? Nein. Also es gibt mit diesen Herzfehlern 40-Jährige. Mhm. Naja gut, das ist ja schon mal erstmal eine Perspektive. Wer weiß, was die Medizin bis dahin kann, und da kann man ja hoffen. Mhm. Wie geht sie denn mit, ich meine, sie lebt doch wahrscheinlich ganz anders als eine, ich sag mal in Anführungszeichen, eine normale 16-Jährige. Lebt sie anders? Ja, sie ist ganz anders. Also das merken sie auch in der Schule. Mhm. Hat ganz andere Interessen. Mhm. Und zum Teil auch ganz andere Argumente. Argumente inwiefern? Naja, wenn sie kam von der Schule heim und hat gesagt, oh, die haben mich zum Rauchen eingeladen. Mhm. Und einer hat gesagt, komm, trink mal einen mit. Ne? Mhm. Und wir haben Party gemacht und da waren alle blau und so. Und dann hat sie zu den Schülern gesagt, zu ihren Mitschülern, na, wart's mal ab, bis sie dich reanimieren müssen. Ja, ja, sie darf natürlich keinen Alkohol trinken. Nee. Und Rauchen ist natürlich auch Gift. Nett, aber so Wein, so ein bisschen, ne, zum Anstoßen. Ja, okay, ja. War sie schon verliebt? Hat sie schon einen Freund gehabt? Meine Tochter liebt nur den Udo Jürgens. Das ist ja lustig. Meine 16-jährige Tochter liebt nur den Udo Jürgens. Ja, ja. Das ist ja toll. Wird Udo Jürgens sich aber freuen. Bei dem war sie auf dem Konzert. Das haben die Ärzte erlaubt. Ja. Ja, vom Krankenhaus mit 3 Drainagen. Ach. Einer Pumpe und einem offenen Bauch hatte sie auch. Ach. Und damit ist sie zu einem Konzert von Udo Jürgens gefahren? Ja. Hat Udo Jürgens das gesehen? Nee, hat er nicht. Schade, also ist das so ein netter Kerl und so ein toller Mann, er wäre bestimmt zu ihr hingegangen, da bin ich sicher. Ja, sie träumt davon, den mal zu sehen. Ja, soweit ich bei Wetten, dass beim letzten Mal gehört habe, geht er doch wieder auf Tournee, auf große Tournee. Hm. Vielleicht könnt ihr da ja irgendwas drehen. Nee, das ist bei uns zu weit weg. Ach so, ist zu weit weg. Aber das ist ja auch ungewöhnlich, dass sie als 16-Jährige so sehr auf Udo Jürgens steht, also... Das ist ja schon ein großer Altersunterschied. Aber sie mag die Musik wahrscheinlich sehr. Sie sagt, der gibt mir Kraft. Ja, es ist aber auch wirklich ein toller Mann und hat auch tolle Texte und ein sehr sympathischer Mensch und kann schon verstehen, dass... Ja, die Psychologen in Erlangen haben gesagt, das ist ein eindeutiger Papa-Komplex. Weil ihr Papa eben weg ist. Und die kam auf den durch irgendein... Ja, ich habe sehr viele Schallplatten von früher und da hat den mal gehört und dadurch kam die auf ihn. Verstehe. Na gut, dennoch wird irgendwann ja auch eine jüngere Liebe oder eine Liebe kommen, dass sie sich verliebt, da bin ich ganz sicher. Aber es ist halt alles, ich vermute, alles anders bei deiner Tochter, wie du es gerade beschrieben hast. Das Leben verläuft anders. Ich glaube auch, sie überspielt es so ein bisschen mit Baba, weil ja. der hat sie, also das war so ein toller, guter Papa. Und dann war das so ein Schock. Und der war von heute auf morgen nichts mehr. Und dann hat sie ihn angerufen und da hat er zu ihr gesagt, seitdem du nicht mehr da bist, habe ich auch keinen Dreck mehr in der Wohnung. Habe ich auch keinen Dreck mehr in der Wohnung? Ja. Ich bin fassungslos, Angela. Ich hab nicht. Und wenn du vorher sagst, das war ein Papakind und das war alles total, ganz eng. Total. Also, Angela. Als ich rauskam, da war ich Luft, ne? Weil Papa war, er ist ein wirklich großer Mann, ein sehr starker Mann. Hoffen wir, dass sie diese schlimme Erfahrung so einigermaßen zur Seite schieben kann. Da wird sie immer mit zu kämpfen haben. Aber hoffen wir das mal. So, jetzt bitte ich dich, ihr herzliche Genesungswünsche auszurichten von mir, wenn du sie morgen besuchst. Kannst ihr sagen, ich bin auch ein großer Fan von Udo Jürgens, da haben wir schon mal was gemeinsam. Und wünsche ihr alles Gute und dir natürlich auch, dass du die Kraft hast, dich weiter so gut um deine Tochter zu kümmern. Jo, danke. Ja, liebe Angela, alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Und um 1.36 Uhr begrüße ich sehr herzlich Markus und der ist 30 Jahre alt. Hallo Markus. Hallo Lumian. Markus, um was geht's? Ja, bei mir ist das alles ein bisschen kompliziert. Also ich bin seit 10 Jahren mit meiner Verlobten zusammen. Mhm. Wir haben 4 Kinder zusammen. 4 Kinder? Oh, ja. Aha. Wir haben zwar getrennte Haushalte. Alle 4 Kinder leben aber bei der Mutter. Warum habt ihr getrennte Haushalte? Weil sie, ja okay, ich meine, die 2 Kleinen sind 3 und 1 Jahr alt. Ja. Und deswegen kann sie halt momentan nicht so arbeiten, wie sie gerne möchte. Macht zwar nebenbei 40 Stellen mehr oder weniger. Aber warum getrennte Haushalte? Ihr könntet doch in einer Wohnung. Wir können beide zusammen nicht zusammenleben in einer Wohnung. Das geht nicht. Warum? Wir haben es probiert. Warum? Ja, es wird früher oder später mehr oder weniger so ein bisschen eskalieren. Ich meine, ist nicht so, dass es in Gewalt ausartet oder so, aber mit Anschreien und so weiter. Das will ich nicht mehr. Mhm. Also ihr habt schon mal zusammen gewohnt. Ja. Wie lange? 4, 5 Jahre. Ach so, doch so lange. Ja, da hat hinterher nicht mehr gepasst gehabt. Ich lasse meine Klamotten überall liegen und so weiter und ja, okay. Eigentlich normale Sachen halt. Wie weit wohnt ihr denn voneinander entfernt? 2 Kilometer, 3 Kilometer. Mhm. Das Problem ist jetzt, ich habe eine Freundin wieder getroffen, die ich seit der Grundschule erkenne. Mhm. Vor 2, 3 Jahren und wir haben uns ja mehr oder weniger ineinander verliebt. Die hat mir offen und ehrlich gesagt, pass auf, ich habe mich nicht verliebt. Mhm. Und du auch? Ich wusste, ja, auf eine Art schon, ja. Und wie lange läuft da schon was zwischen euch? Ich sag mal so, sie schreibt mir SMS, wo ich sag, das ist schon eindeutig. Ja, ja. Es ist aber in der ganzen Zeit noch nie was zwischen uns gelaufen. Wir sind noch nicht im Bett gewesen oder sonst was. Ja, wie lange läuft denn diese Zeit schon? Was ist die ganze? Fast 2 Jahre. Ach, so lange schon? Ja. Ach. Und trotzdem bin ich bis jetzt so weit standhaft geblieben, dass ich gesagt habe, ich kann meine jetzige trotzige Freundin nicht betrügen. Geht nicht. Also in Form von, dass ich mit der anderen Sex habe. Verstehe. Du hast gerade gesagt, die trotzige Freundin. Ja. Naja, ich verstehe schon. Die ist. Ja, das ist halt mein kleiner Hausdrache, so ein bisschen. Ja. Aber nochmal, Eva, jetzt auf deine Frau, auf diese Verehrerin zu sprechen kommen. Ja. So mit den Kindern, das klappt alles. Sie weiß von meiner Freundin. Sie weiß, dass ich Kinder habe. Ja. Nee, ich meinte jetzt, du kümmerst dich auch aus ja, Liebe sicher, um deine klar, Kinder. Ich bin jeden Tag da. Du bist jeden Tag da. Okay. Hm. Ja. Also die neue. Wenn ich nach der Arbeit fahre ich dann sofort dahin. Jeden Tag. Jeden Tag. Und fährst dann zum Schlafen nach Hause in deine Wohnung. Ganz genau. Jeden Tag. Ja. Mhm. Ist auch ein kurioses Leben. Finden die Kinder das nicht merkwürdig? Sagen die nicht, Papa, bleib doch ja, hier? Ja, klar. Also wenn nach den Kindern geht schon, Papa zieht doch wieder bei der Mama ein und so. Mhm. Nur die Große, die hat mittlerweile schon verstanden, die habe ich da so weit kindgerecht beigebracht. Ich meine, die ist in der 3. Klasse. Ja. Die versteht es, die anderen zwar nicht, aber naja, was soll ich machen? Okay, so, die Neue weiß, dass du Frau und Kinder hast. Ganz genau. Ja. Dennoch läuft seit zwei, kann man das sagen, wirbt sie seit 2 Jahren um dich? Ja. Und es ist noch nie was passiert? Kein Sex, kein Knutschen, nein. Gar nichts? Nein. Wie oft siehst du denn diese Frau? Lass mich in der Woche 2-3 Mal sein. Doch so oft? Ja, wir schreiben uns auch auf der Arbeit SMS. Und wenn ihr euch trefft, was macht ihr dann? Ja, das Problem ist, wir können uns momentan nicht treffen, wie wir wollen. Warum nicht? Weil, ja, sie ist umgezogen. Ja. Sie hatten sich eine neue Wohnung gesucht und hatte mich die Tage gefragt gehabt, ob ich ihr Umzug helfen kann. Ja. Wäre ja auch kein Problem gewesen. Ja. Nur, ja, sie ist in das Haus eingezogen, wo meine Freundin mit den Kindern wohnt. Ach du lieber Gott. Was soll das denn? Das wusste sie ja auch, dass die da wohnt. Ja, ich wusste selber nicht. Also sie wusste auch nicht, dass sie da wohnt. Ehrlich? Glaubst du das? Bitte? Glaubst du ihr das, dass sie das nicht wusste? Sie weiß nicht, wie sie mir Nachnamen heißt. Aber wenn man 2 Jahre mit jemandem verkehrt, dann erzählt man immer, ich weiß, meine Freundin, die wohnt da und da, da sind die Kinder. Meinst du nicht, dass das durchgesickert ist, dass sie die Adresse wusste? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also ich vermute nicht. Also so offen und ehrlich sind wir ja untereinander. Ich meine, das ist ja nur so ein komischer Zufall, dass man kaum an Zufall glauben kann. Ja, ich weiß. Das ist ja das Problem. Und jetzt wohnt die da? Ja, sie wohnt da. Sie hat mir auch SMS geschrieben gehabt, sag mal, kann das sein, dass deine Freundin mit den Kindern hier im Haus wohnt? Dann habe ich gesagt, ja. Und sagte, gut, dann sollten wir uns besser hier nicht treffen. Ist ja richtig. Gut, aber ihr könntet euch ja bei dir treffen. Ja, ja, klar, das schon. Und das passiert dann auch? Ja, also wenn sie hier ist, wir unterhalten uns, wir trinken Kaffee zusammen, wir gehen spazieren. Ja. Aber so sehr viel spazieren gehen könnt ihr auch nicht, damit das nicht auffällt draußen. Denn ja, deine Frau soll das ja nicht erfahren. Nein. Ich meine, ich war ja heute auch bei den Kindern gewesen. Ich habe sie auch im Treppenhaus gesehen, habe nur Tag gesagt, bin weitergegangen, musste mir auf eine Art voll der Lachen verbeißen. Absolut. Weil ich nicht wusste, wie ich Haben denn die beiden Frauen mittlerweile auch Kontakt? Ja, mehrmals Tag sagen und sowas. Wohnen die direkt über oder untereinander? Nein, da sind 2 Wohnungen zwischen. Das ist ja ein Ding. Also die eine wohnt in der 4. Etage und meine Freundin wohnt mit den Kindern im Erdgeschoss. Jetzt sag mir mal ein bisschen noch was über ich nenne mal deine Freundin, deine Frau, dann kommen wir nicht durcheinander, ja, deine Frau, obwohl ihr nicht verheiratet seid, deine Frau, mit der du die Kinder hast. Ja. Schläfst du noch mit der? Nein, seit fast 1-2 Jahren nicht mehr. Warum nicht mehr? Sie will nicht mehr. Sie meint, ja, brauche ich nicht mehr, mir reicht das, wenn ich dich ab und zu sehe, wenn ich dich im Arm nehmen kann, ab und zu mal einen Kuss geben kann, hat reicht. Mhm. Reicht mir aber nicht. Ich meine, ich habe auch meine Bedürfnisse. Absolut, verstehe ich. Aber dennoch hält sie so den Status aufrecht, dass ihr ein Paar seid. Ja. Was ja eigentlich Quatsch ist. Im Prinzip seid ihr getrennt. Ihr wohnt getrennt, ja, ja, ihr geht nicht mehr zusammen in die Kiste. Du kümmerst dich ordentlich um die Kinder, das ist ja gut so. Ja. Also könnte man ja auch das offiziell. Warum sagst du das nicht? Pass mal auf, komm, lass uns einfach festhalten, wir sind gute Freunde, aber wir sind kein Paar mehr. Ja, ich kann das irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Hast du Angst vor ihr? 10 Jahre, da ist so viel passiert. Hast du Angst vor ihrer Reaktion? Ja, ein bisschen. Wie könnte sie reagieren? Ja, dass sie schon zu mir sagt, ich will nicht mehr, dass sie hier hinkommt. Die Kinder brauchen dich erstmal nicht mehr sehen. Ja. Und dass es vielleicht dann wegzieht komplett. Mhm. Weil sie möchte ja ganz gerne hoch im Norden, an der Nordsee oben irgendwo hin. Mhm. Und wo wohnt ihr jetzt? In Süddeutschland oder wo? Nein, wir wohnen in Duisburg. In Duisburg, ah ja. Jo. Da sitzt ihr aber in der Falle. Ja. Da sitzt ihr in der Falle. Und wenn die Kinder nicht wären. Ich habe trotzdem geschafft gehabt, der nicht fremd zu gehen in der Zeit. Ja, Respekt. Was mir echt schwerfällt momentan. Respekt. Aber es ist ein künstlicher und eigentlich kranker Zustand, in dem du und in dem ihr da lebt. Eigentlich müsst ihr mit gesundem Menschenverstand da Ordnung reinbringen. Ja, ich weiß aber nicht wie. Wenn die Kinder nicht wären, ich meine, es sind ja mit 4 Kinder, ist ja. Ja, ja. Wenn die Kinder, aber nehmen wir mal an, wenn die Kinder nicht wären, dann wärst du längst weg, ne? Oder? Dann wär ich weg. Mhm. Angst, dass sie dir die Kinder entzieht. Ja. Angst, weil, dass. Als Vater, wenn man nicht verheiratet ist, so viele Rechte hat man ja nicht. Ich weiß, ist mir klar. Und dann will sie vielleicht noch ganz wegziehen, dann wird es noch komplizierter. Richtig. Beide haben kein Auto. Warum will sie denn da hochziehen? Ja, einfach die Umgebung und so. Und ich meine, wir waren jetzt die letzten 5 Jahre jedes Jahr in den Sommerferien, fahren wir mit den Kindern meistens da hoch für eine Woche. Mhm. Mieten uns da ein Haus und so und dann, ja. Ach so, sie will einfach dahin was Schönes, nicht? Weil sie da ja, Verwandte hat oder eine Arbeit oder sowas gar nicht. Nee, einfach nur ganz weg aus dem Ruhrgebiet, Ja. Was sagt denn die andere Frau? Was rät die? Was für eine Meinung wenn hat die? Wenn es nach ihr geht, sie will ja noch nicht mal großartig eine Beziehung, nur wenigstens, dass ich ab und zu bei ihr bin. Wenn es nach ihr geht, gerne Sex, aber ich kann ja nicht. Hm. Ich will dir mal sagen, Markus, ich finde es nur wirklich schlimm, wenn man seinen Partner betrügt und wenn man parallel Beziehungen laufen lässt. Ja. Aber du bist de facto nicht mehr in einer Beziehung mit dieser Frau. Mit deiner Frau. Ich finde, dass du sie nicht betrügst, wenn du dich jetzt auf was anderes einlässt. Es wäre natürlich sauberer, wenn du klar Schiff machen würdest. Ja, klar. Das wäre das Sauberste. Ich meine, sei mal ein Kerl und versuch das mal. Du bist ja erst 30 Jahre alt. Du kannst ja nicht die nächsten 10 Jahre in diesem Korsett leben. Die Frau diktiert ja dein Leben. Das geht doch nicht. Ja, ich weiß. Das geht nicht. Ja, Da musst du dann. Ich habe natürlich auch schon Magengeschwüre und all so was, weil ich habe da einfach nur in mich reingefressen. Ja, glaube ich. Da musst du kämpfen für deine Kinder. Und es gibt Männer, die das auch schaffen. Und das wirst du auch dann recht kriegen. Aber dann wird's halt kompliziert. Aber das musst du dann durchziehen. Das ist der saubere Weg, wenn du mit ihr sprichst, pass mal auf, bist eine gute Frau, wir haben viele Sachen miteinander erlebt, wir haben Kinder, wir wollen auch zusammen das durchziehen, aber lass uns nicht mehr als Paar zusammen sein. Du kannst machen, was du willst, lass mich machen, was ich will. Ja. Das müsstest du eigentlich schaffen. Das musst du schaffen. Genau. Denn wenn du jetzt anfängst, da parallel eine Weile was laufen zu lassen, so wie du dich jetzt gerade geschildert hast, kriegst du noch mehr Magengeschwüre vor Verspannung und Angst. Und dass die jetzt auch noch da in dem Haus wohnt, gut, das macht das Ganze noch viel komplizierter. Aber reden wir da erstmal jetzt nicht drüber. Reden wir darüber, dass du dein Leben klar machen musst, klären musst. Ja. Das heißt, wenn du innerlich dir so grünes Licht geben würdest, könntest du dich auch in diese neue Frau richtig verlieben. Da könntest du laufen. Ja, sicher, klar. Ja, gut, guck, das ist doch ein Satz. Ist auch toll, wenn da eine Frau ist, die du liebst und die dich auch liebt. Das kann man ja nicht auch so verkümmern lassen. Das darf man ja auch nicht so wegwischen. Nein, schon klar. Ich habe alles gesagt, Markus. Du musst Karl deiner selbst sein und Ordnung schaffen. Ja, ich werde schon irgendeinen Weg finden dann. Ich wünsche dir viel Glück dabei. Alles Gute, Markus. Alles klar, danke, du. Tschüss. Und wir machen weiter mit René. Und René ist 45. Hallo, René. Hallo, Domian. René, schön, dass du da bist. Um was geht's? Ja, schön, dass ich durchgekommen bin. Und bei mir geht es um Mietnomaden. Oh, ein übles Thema. Ein ganz übles Thema. Bist du ein Mietnomade oder bist du Opfer eines Mietnomaden? Ja, meine Mutter ist Opfer. Und nicht das erste Mal, sondern schon des Öfteren, da sie halt mehrere Objekte schon vermietet hat. Deine Mutter ist Hausbesitzerin oder Wohnungsbesitzerin? Ja. Und du, und du stehst ja so ein bisschen zur Seite, oder? Ich stehe ja zur Seite, genau. Und wir müssen dann halt immer mal wieder die Leichen forträumen, wie wir es heute nach wieder mal einem Jahr Mietausfall. Die Leichen ist aber jetzt im übertragenen Sinne übertragenen Sinne. Erzähl doch mal den einen, vielleicht den gravierendsten Fall, den ihr da erlebt habt. Den haben wir jetzt gerade hinter uns. Und zwar ist das ein Paar, die schon 4-mal rausgeklagt worden sind, also schon bevor wir drauf reingefallen sind. Und immer nach demselben Strickmuster, also die treten auch ganz souverän auf und auch äußerlich mit Anzug kommen die dann da an und sind wirklich auch nett und so. Und aber immer so einen Mietvertrag macht, erkundigt man sich dann nicht mehr erstmal über die Mieter, Schufa-Auskunft und all sowas? Mhm. Ja, genau. Dieser Mensch oder dieser Mann dieses Familienoberhaupt, sag ich mal, der legt sogar Bankbürgschaften vor. Ach. Also sind die gefälscht? Da kann man noch von Betrug sogar ausgehen. Das heißt, die sind gefälscht? Ja, ja, natürlich. Mhm. Also der hat eine alte staatliche Versicherung laufen. Also der Beamte, der das vollstreckt hat, das Urteil, der hat gesagt, dass da nichts zu holen ist, absolut gar nichts. Er sagt, wenn Sie da weiter hinterher gehen, schmeißen Sie nur das Geld hinterher. Wie lange haben die denn in eurer Wohnung gewohnt? Also die haben jetzt einen Schaden von 15.000 Euro angerichtet. Ja, und wie lange? An Mietausfällen. Und wie lange waren die drin? Die waren etwas über ein Jahr drin und ja, davon haben sie dann ein Jahr keine Mieten bezahlt. Mhm. Und wir müssen noch 2.000 Euro Anwaltskosten zahlen und die diversen Gerichtskosten und so weiter. Könnte und mir, jetzt natürlich Renovierungskosten. Ich wollte gerade, könnte mir vorstellen, wenn so Mietnomaden dann raus sind, ist die Wohnung ein Schweinestall? Ein absoluter Schweinestall. Wie sah es da aus? Also wir waren heute drin und haben den Rest an Müll rausgeschleppt, weil morgen Sperrmüll ist. Mit zwei Freunden und meiner Mutter dann dabei. Haben die also, Möbel auch drin gelassen? Ja, der Witz ist, die wollten eigentlich alles mitnehmen, aber haben nicht schnell genug ein neues Opfer gefunden, und haben es nicht mehr geschafft. Mhm. So, und dann haben sie aber alles schon bereitgelegt, um das dann im Nachhinein noch abzuholen, aber dem habe ich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also ich alles auf dem Müll? Nicht alles nur Müll, aber sehr viel Müll. Darf man das, wenn die auch noch persönliche Gegenstände in der Wohnung haben, darf man das dann? Auch wenn es da mit normalen sind? Das ist ein neues Recht und nach dem Berliner Recht oder so ist es, glaube ich, das ist ein Pfandrecht, was man hat als Besitzer, wenn noch Gegenstände sich befinden im Haus. Ah ja. Ist das möglich, dass das zur Versteigerung ansteht? Macht ihr das? Tut ihr das? Ja, also da sind noch da ist noch ein Mofa drinnen gewesen und da sind noch zwei Mountainbike-Räder drinnen gewesen. Gut, aber nicht aber so. Aber letztendlich ist also, nicht viel da zu holen. Jetzt, nein, nee. Da ist nicht mehr viel. War die Wohnung auch sehr, was man im Fernsehen schon mal so sieht, extrem verdreckt? Sehr dreckig, also man kann sich das so vorstellen, die hatten auch noch einen Hund und zwei Katzen. Mhm. Also das Laminat können wir rausnehmen, weil die Katzenpisse, sage ich mal, hat das kann man vergessen. Ja. Und der Hund hat sehr gehaart, also es war so ein Hütehund und der hat ein sehr dickes Fell und überall waren also dick, richtig dick Haarbüschel. Mhm. Sehr viel leere Flaschen natürlich und sehr viel Müll. Also ich habe dann zuletzt, als wir schon fertig waren und sauber machen, da habe ich dann gesagt, ich gehe nochmal in den Keller und da waren auch nochmal mit Essensresten, Hausmüll, 12 Säcke habe ich nochmal eben rausgeholt. Haben die also, auch Schäden angerichtet in der Wohnung? Also ja, zum ja, Beispiel ja. Das Badezimmer. Haben Kücheneinrichtungsgegenstände mitgenommen, da war eine Küche drin. Sie haben einen Wasserboiler ausgebaut und sie haben diverse Fußleisten. Also es war renoviert, als sie da reingegangen sind. Das heißt, ihr habt 15.000 Euro Mietausfall. Ihr habt 2.000 Euro, sagst du gerade, Anwaltskosten. Ja. Und jetzt kommen nochmal mehrere tausend Euro wahrscheinlich rein, die Wohnung wieder topfit zu kriegen. Ja, ja. Und jetzt ja auch noch Mietausfall, weil wir sie ja jetzt gar nicht vermieten können. Genau. Wie groß ist die Wohnung? Wie viel Quadratmeter? Das ist ein Haus mit einer Wohnung noch dabei. Ach, also wie viel Quadratmeter? Quadratmeter ist schwer zu sagen. Also unten sind 6 Zimmer und die... Ach, das, so groß. Ja, ja, das so ist ein groß. Ganz großes Haus mit Garten und allem drum und dran. Also zwei Garagen und so weiter. Also da ist die Mieterbau, muss ich mal sagen, recht günstig. Ja, das ist auf dem Lande. Ach so, ah ja, ja. Der Witz ist, die ziehen auch immer in dieselbe Gegend, weil die Tochter dann noch arbeitet. Also er arbeitet selber auch. Trotzdem zahlt er keine Miete und trotzdem ist nichts zu holen. Wie habt ihr sie denn jetzt letztendlich rausgekriegt? Ja, den gerichtlichen Weg, ne? Räumungsklage. Und da gibt es dann einen Punkt, wo da müssen sie gehen. Da müssen sie dann Und wenn gehen, sie nicht gehen, kannst du die Polizei anrufen und dann werden die rausgetragen. Das Urteil war schon am 12. Februar rechtskräftig. Mhm. Und das Urteil besagte, dass keine Frist eingeräumt wird. So, dann habe ich gesagt, dann fahren wir da jetzt hin und dann müssen die da raus. Mhm. Aber so ist es nicht. Man muss dann erstmal einen Gerichtsvollzieher beauftragen und der muss erstmal Zeit haben. Ja, und das war dann jetzt der 30. Ist März. Ist das eine Nerverei? Hat man ja. da überhaupt noch Spaß an Eigentum? Nein, und meine Mutter, die ist ja auch nicht mehr so jung, sag ich mal. Wie alt ist sie denn? Ist Rentnerin, die ist auch 65 jetzt. Ja. Na, die war mit den Nerven auch völlig, völlig... Hast du denn, oder deine Mutter, habt ihr mal persönlich mit diesen Leuten auch gesprochen? Der stand vor mir. Der stand vor mir, als der Gerichtsvollzieher da war. Und wie hat er sich da verhalten, der Mann? Frech. Absolut frech. Also ich wusste das nicht, dass er das ist. Ich sag zu dem Gerichtsvollzieher, wer ist dieser Herr? Mhm. Und dann sagt er, das ist der Herr. Und dann sag ich, tack, nur so zu ihm. Und dann sagt er zu mir, ganz vorsichtig. Ich sag, ich soll noch vorsichtig sein? Mhm. Ich sag, wer hier vorsichtig sein muss, das ist jetzt wohl keine Frage hier. Ne? So. Wie geht denn das jetzt weiter? Jetzt renoviert er das ganze Haus, steckt da nochmal tausende von Euro rein. Ja. Wollt ihr es denn wieder vermieten? Am liebsten will meine Mutter es verkaufen. Ja, verkauft es. Wenn ihr es verkaufen könnt in der Gegend, da verkauft es. So schnell wie es geht, ja. Ja. Weil das ist doch grauenhaft. Grauenhaft und die sind dann gleich weitergezogen, ein paar Häuser weiter. Mhm. Und ich habe mir das schon gedacht, da war ja Ende März und da habe ich gleich gesagt, die haben erst einen Mietvertrag ab 1. April. Aber dann müssen wir hinterher, dann müssen wir hinterher. Und da haben wir das. Wenn es bei euch da so auf dem Land ist, dann muss sich das so rumsprechen. Ja, dass die genau. Das, aber die Häuser stehen sehr auseinander. Aber es spricht sich mittlerweile, spricht es sich rum. Mhm. Und der neue Vermieter, der hat die sofort rausgesetzt. Das ist der ist sofort hingefahren mit drei Leuten, hat gesagt, raus hier, raus. Ah, das ging. Ja, und dann haben die gesagt, na, und dann hat er die Bankbürgschaft nochmal vorgelegt. Sie hat noch ein bisschen geheult und so, aber dann hat er nochmal mit seinem Anwalt gesprochen und der Anwalt hat gesagt, wenn du die jetzt nicht rausschmeißt, du sparst dir 10.000 Euro, wenn du die jetzt sofort rauslässt, egal was da hinterherkommt. Also das ist wirklich Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, gab es das früher auch? Hat man früher gar nicht so gehört, ne? Die Dreistigkeit der Leute wird immer größer. Ja. Ja. Hast du dich, wahrscheinlich habt ihr jetzt viel euch unterhalten und vielleicht auch kundig gemacht, irgendwie, weiß ich, bei wem. Wie kann man das annähernd versuchen zu verhindern? Also man sollte auf jeden Fall versuchen, mit dem Vorvermieter zu sprechen. Stimmt, das ist ein guter Tipp. Das ist ein guter Tipp. Wenn der sagt, das sind ordentliche Leute und alles ist gut gelaufen, dann... Also selbst wenn da irgendwelche Streitigkeiten waren oder so, kann man trotzdem raushören, ob das jetzt irgendwie ein persönlicher Streit war oder so. Also es gibt ja sicherlich Trennungsgründe, warum. Aber zum Beispiel, wenn die Fristen auch sehr kurz sind, also wenn die sofort raus können oder oder man guckt drauf, ob sie Fristen einhalten müssen. Du hast es gerade am Anfang so erzählt, das ist euch mehrfach passiert, sowas? Ja. Das ist ja auch in diesem Haus oder noch in anderen Objekten? Nee, auch in anderen Objekten. Seid ihr aber reiche Leute, wenn ihr so viele Häuser habt? Ja, das sagt man immer. Das sagt man immer, wenn man die Schäden dann sieht, die dadurch entstehen. Ja. Also wir haben schon teilweise Häuser auch wirklich, Wohnungen, also das war ein Haus jetzt. Das haben wir Gott sei Dank verkauft, da waren mehrere Wohnungen drin. Mhm. Da haben wir richtig auch entmüllt. Also da ging es nur noch aus dem Fenster und ab in den Container rein. Ne? Da gibt es keine Versicherungen gegen? Nein, also die sind schon am Rumdoktern, dass jetzt auch die Gesetze da irgendwie sich ändern sollen. Aber bisher ist da, also man ist auch wirklich allein gelassen, auch vom Gesetz her. Mann, also... Wie gerade schon gesagt, da kann einem ja dann die Lust am Besitz vergehen. Ja, also ich kann Ihnen nur sagen, oder ich kann dir nur sagen, da wird einem sogar geraten, dass man mal zu anderen Mitteln greift. Ja gut, aber das ist ja nicht die Lösung. Nein, das ist natürlich nicht die Lösung. Das ist wirklich nicht die Lösung. So weit darf man das auch nicht kommen lassen, dann begibt man sich auf das gleiche Niveau wie die. Ja, aber der Witz ist, die grinsen dir ins Gesicht. Ja, ja, klar. Also ja, man muss sich schon zusammenreißen. Ja. Na? Ja, René, die Sendung ist gleich rum, aber ich bin froh, dass ihr die raus habt und ja, auch. Wünsche euch, dass ihr dass das Haus dann gut verkauft wird und ihr keinen Ärger mehr habt, du und deine Mama. Danke ich dir. Alles Gute. Ich wollte dir noch sagen, mach weiter so, deine Sendung, die gucke ich immer wieder gerne. Nach. Dankeschön, sehr nett von dir, René. Na? Alles Gute wünsche ich dir. Okay. Tschüss. Danke dir auch. Ciao. So ihr Lieben, das war's für von uns für heute in der Technik Moritz Güldenring. Und morgen sind wir wieder da für euch. Ab 1 Uhr Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr unter unserer bekannten Telefonnummer anrufen. Morgen auch wieder freie Themennacht. Zu jedem Thema könnt ihr euch melden oder mailt domian@wdr.de. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.